Good morning, Reinhard und Daniel are here to fulfill the promise. Guten Morgen, Reinhard und Daniel sind hier, um ihr Versprechen einzulösen. We're going to finish up the book of Colossians today. Wir werden heute das Buch der Kolosser zu Ende studieren. And then we will talk to each other and talk to Jesus and the Holy Spirit and see where we go from there. Dann werden wir miteinander mit Jesus und dem Heiligen Geist reden und sehen, wie es weitergeht. I think he's going to tell us to keep going, so we will probably keep going. Ich glaube, er wird uns sagen, dass wir weitermachen sollen, also werden wir wahrscheinlich weitermachen. All right, now, finally! Und nun! I, Paul, write this with my own handwriting. Schreibe ich Paulus dies mit meiner eigenen Handschrift. And I send my loving greetings to you. Und sende euch meine liebevollen Grüße. You know, about this phrase, the Bible scholars have discussed so many different things over so many centuries. Über diesen Satz haben die Bibelforscher im Laufe der Jahrhunderte so viel diskutiert. Ah, see, Paul had a sickness, he had a problem with his eyes, that's why he couldn't write it. Ach so, Paulus war krank und hatte ein Problem mit seinen Augen, deshalb konnte er nicht schreiben. He only wrote in big letters the very final greeting. Er schrieb lediglich den allerletzten Gruß in großen Buchstaben. I remember how many discussions we had at our Bible school about this. Ich erinnere mich an die vielen Diskussionen, die wir in der Bibelschule deswegen hatten. I will tell you what I believe. Ich sage dir, was ich glaube. I believe that finally Paul wrote this with his own hand. Ich glaube, dass Paulus dies zum Schluss mit seiner eigenen Hand geschrieben hat. That's all I believe. Das ist alles, was ich glaube. He didn't tell us why, so we don't know why. Er hat uns nicht mitgeteilt, warum, deshalb wissen wir nicht, warum. But isn't that funny that we always want to find out a why? Ist es nicht seltsam, dass wir immer das Warum herausfinden wollen? Yesterday, Debbie and me were talking. Gestern sprachen Debbie und ich miteinander. And I said, if Christians could just quit that why question, their lives would be so much more wonderful. Und ich sagte, wenn Christen einfach mit dieser Warum-Frage aufhören könnten, wäre ihr Leben so viel herrlicher. And Debbie says to me, this is deep in the human nature. Und Debbie sagte zu mir, das steckt tief in der menschlichen Natur drin. She said, think about when somebody killed somebody, the first question they want to know is, but why did he do that? Überleg mal, wenn ein Mensch jemand umbringt, ist die erste Frage, die man sich stellt, warum hat er das getan? So we want to find the motive, why they killed. Wir wollen also das Motiv herausfinden, warum er getötet hat. Well, you know, I said to Debbie, unfortunately the whole world is like this, but it's still too ridiculous to live like this. Ich sagte zu Debbie, dass die Welt leider so ist, aber es wäre trotzdem zu absurd, so zu leben. So at least Christians should stop it. Das heißt, die Christen sollten damit aufhören. Paul simply said, hey, I wrote this greeting with my own writing. Paulus sagte einfach, ich habe diesen Gruß mit meiner eigenen Handschrift geschrieben. To me, what is much more important is this. Für mich ist Folgendes viel wichtiger. That even though he was in prison, he still cared about the others more than about himself. Obwohl er im Gefängnis war, hat er sich immer noch mehr um die anderen gekümmert als um sich selbst. He said, I send my loving greetings to you. Er schrieb, ich sende euch meine liebevollen Grüße. You see, Paul was such a genuine lover of God and a genuine lover of people. Paulus war ein echter Gottesliebhaber und ein echter Liebhaber der Menschen. He cared, he loved and he greeted lovingly. Er kümmert sich, er liebt und er grüßt liebevoll. And then he says, remember me in my imprisonment. Und dann sagt er, denkt an mich in meiner Gefangenschaft. Look, I want you to understand. Ich möchte, dass du verstehst, that when Paul said, remember me in my imprisonment, he was not talking about self-pity. Wenn Paulus sagt, denkt an mich in meiner Gefangenschaft, dann geht es ihm nicht um Selbstmitleid. If that would have been his heart, then he would have contradicted himself in several different places. Wenn das sein Herz gewesen wäre, dann hätte er sich an mehreren Stellen widersprochen. Because in other places it was very clear, I am the prisoner of Jesus Christ. Denn an anderer Stelle schrieb er ganz klar, ich bin ein Gefangener Jesu Christi. So Paul simply wanted them to remind it that he is at this very moment in prison. Paulus wollte sie also einfach daran erinnern, dass er in diesem Moment im Gefängnis ist. And just don't forget me, because I'm locked away and can't come to you. Vergesst mich einfach nicht, denn ich bin eingesperrt und kann nicht zu euch kommen. And I really, really, really like how the passion finishes the book of Galatians, the letter of Galatians. Mir gefällt es wirklich sehr gut, wie die Passion den Kolosserbrief beendet. You know, most Bibles simply say, grace be with you. In den meisten Bibeln heißt es jetzt einfach, Gnade sei mit euch. And I understand this was actually the way the people greeted each other in the early church. Das war die Art und Weise, wie sich die Menschen in der Urgemeinde gegrüßt haben. Yes, I know that. We know that from church history. Ja, wir wissen, dass die Gemeinden einander so grüßten. But look, the passion expresses it very, very deeply. Aber schau, die Passion drückt es sehr, sehr intensiv aus. May the blessings of God's grace overwhelm you. Möge der Segen der Gnade Gottes euch überwältigen. Listen. Hört zu. I have lived here in Brazil for 8 years. Ich lebe seit 8 Jahren hier in Brasilien. And I'm pretty fluent in the Portuguese language. Und ich spreche ziemlich fließend Portugiesisch. But I've yet not found a word that translates overwhelm in a beautiful way into the Portuguese language. Aber ich habe noch kein Wort gefunden, das overwhelmed auf eine schöne Weise in die portugiesische Sprache übersetzt. So Daniel does the best he can. Daniel gibt also sein Bestes. But there is such a beautiful richness to this word. Dieses Wort beinhaltet so viel wunderbaren Reichtum. So and Paul doesn't want them to simply have an experience with the grace of God. Paulus möchte nicht, dass sie einfach nur eine Erfahrung mit der Gnade Gottes machen. He wants them to be really overwhelmed by it. Er möchte, dass sie davon wirklich überwältigt sind. Completely taken hold of by how blessed the grace of God is. Völlig ergriffen, wie gesegnet die Gnade Gottes ist. Guys, I hope you've enjoyed the study of this epistle to the Colossians. Leute, ich hoffe, ihr habt das Studium des Kolosserbriefs genossen. I don't know how long you've been part of our devotions here. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon die Andachten hier mitverfolgt. In the beginning we did subjects. Am Anfang haben wir Themen gemacht. So probably for over a year we only did subjects. Vermutlich haben wir ein Jahr lang nur einzelne Themen behandelt. But one day we just decided we're going to go through actually a part of the Bible, verse by verse. Aber irgendwann haben wir einfach beschlossen, dass wir einen Teil der Bibel durchgehen, und zwar Vers für Vers. And this has proven to be so incredibly impacting to many people. Es hat sich herausgestellt, dass dies eine unglaubliche Auswirkung auf so viele Menschen hat. Because we receive beautiful testimonies. Denn wir erhalten wunderbare Zeugnisse. So until I feel a different direction for him in my heart, I will continue to do that. Und solange ich nicht das Gefühl habe, dass mein Herz in eine andere Richtung geht, werde ich das auch weiterhin. Thank you for sharing it. Vielen Dank fürs Teilen. If God is using us to teach you, to edify you, to impact your life, share it with as many people as you can. Wenn Gott uns benutzt, um dich zu lehren, dich zu erbauen und dein Leben zu beeinflussen, dann teile es mit so vielen Menschen wie möglich. If you want to go deeper and learn more, you are always welcome to join our mentoring community without limits. Wenn du tiefer gehen und mehr lernen willst, bist du jederzeit herzlich eingeladen, dich unserer Mentoring-Gemeinschaft ohne Grenzen anzuschließen. Not only will it impact and help you. Das wird nicht nur dich beeinflussen und dir nützen. But through the finances of the community without limits, we can now do so many other things to reach dozens of thousands of people completely for free. Durch die Finanzen der Gemeinschaft ohne Grenzen können wir jetzt so viele andere Dinge tun, um Zehntausende von Menschen umsonst zu erreichen. So in a sense, those who are part of the community and finance it, they also finance all the rest of what we're doing. In gewissem Sinne finanzieren also diejenigen, die Teil der Gemeinschaft sind und dafür aufkommen, auch den Rest dessen, was wir tun. So you who are listening to this devotion, which is completely free, you also have the benefit. Du, der du die Andachten hörst, die völlig kostenlos ist, hast also auch einen Nutzen davon. Thank you all, our brothers and sisters in Christ, that we together can spread the goodness of God. Ich danke euch allen Brüdern und Schwestern in Christus, dass wir gemeinsam die Güte Gottes weitergeben können. We'll be here back tomorrow. Wir sind morgen wieder da.